Right now we're going to have Pastor Luigi, who was a missionary in Africa. Der Pastor Luigi, der ein Missionar in Afrika war, ist originally from France. Ursprünglich ist er aus Frankreich. Right? By accident, he's from France. Das ist eher ein Zufall. And he's going to speak English today with a French accent. Ja, dann spricht mit französischem Akzent. And he's a wonderful brother. Okay, I didn't bring my English Bible. Ich habe meine englische Bibel nicht mitgebracht. Because I did not know that I had the chance to come to a German country. Also ich habe nicht gewusst, dass ich hier zu einer deutschen Gemeinde kommen so würde. So I brought my Italian version. Hier ist meine italienische Version. So I'm going to preach from the original Italian. I mean, more precisely, from the Sicilian version. Ich spreche like jetzt it? Hier aus der sizilianischen okay, Version. Genau gesprochen. Okay, go ahead. That's all? That's it. Oh, you mean, I spoke for 1 minute and you said just 2 words and that's all? Okay, do you have anything? Oh, I don't understand German, so... It's like the Hungarian language. Ich werde eine Sprache lernen. I saw on the wall Matthew 11:28. Ich habe Matthäus 11:28 gesehen. I tried to figure out the words versucht, from French to Hungarian. Das zu übersetzen, Französisch zu Ungarisch. And I saw a big word like this. Und da war so ein riesengroßes Wort. But in French is like this. Aber Französisch ist es nur so klein. I said, man. Hab mir gedacht, na Mensch, was ist das? So, Pastor Thierry Labar explained to me that they put together 4 or 5 words. Also Pastor Thierry hat mir erklärt, they make one word. Dass sie aus 4 oder 5 Worten ein Wort machen. I'm very pleased to be here. Mich freut es sehr, dass ich hier bin. And when the Bible says that men of God are a gift for the church. Und wenn die Bibel sagt, dass Männer Gottes eine Gabe für die Gemeinde sind. Your pastor is a great gift. Unser Pastor ist ein großartiges Geschenk. Is a great gift. Eine große Gabe von Gott. Yeah. A great one. Ein großartiger Mann. Coming from Vienna, from Budapest this morning. Wir kommen aus Budapest heute früh. I was going through my notes. Und da ging ich durch meine Notizen. And I don't know why I stumbled on the message of Pastor Rob. Und ich bin da gestolpert über die Botschaft von Pastor Rob. Ich weiß gar nicht warum. On my face. Like direkt this. Draufgefallen. Auf die Nase. And I just read my notes and I ich went to Isaiah 54, durchgeschaut. 54. Und kam dazu Jesaja 54. And I just want to share one thought this morning. Ich möchte kurz da einen Gedanken weitergeben. We heard so many great messages. Wir haben so viele großartige Botschaften gehört auf der Konferenz. So, my Bible, do you have, it's a German one? Ja, hier ist die deutsche Bibel. I don't know how to read English. Ich weiß nicht, ob ich das Englische lesen kann. I always say that I forgot my English Bible, but it's not true. Also ich sage immer, dass ich meine englische Bibel da vergessen habe, aber eigentlich ist das gar nicht wahr. Even my French Bible, this is not Italian, it's French either. Also selbst meine französische Bibel, also hier ist meine. I don't know how to read French. Ich weiß gar nicht, wie man Französisch liest. But I learn by heart, you know everything, so I ich know. Ich lerne es vom Herzen. This is. Also ich lerne es auswendig. Entschuldigung. Yeah. No. Just one phrase, das one sentence. Ein Satz darin. The second sentence of the first verse. Im ersten Vers, der zweite Satz. I don't know in English, but according to my Sicilian original version. Ich weiß nicht, wie es wirklich im Englischen heißt, aber gemäß meiner sizilianischen englischen Version. It says, let your joy explode. Da steht, lass deine Freude einfach wirklich ausbrechen. Aus dem Englischen direkt übersetzt. Explore. Lass deine Freude wirklich ausbrechen. Okay, yeah, exactly. Yeah. Yeah. Exactly. He's better than me. Maybe I'm going to translate for him. You can preach. You can preach if you want. You can preach. Also vielleicht. You make me so ashamed. Also er hat gesagt, vielleicht predige ich besser als er, yeah. Und er würde für mich übersetzen. Now, at the end of the sentence, it says, am Ende des Satzes steht, you, du, who do not have any pains. I don't know in English. Du, die keine Wehen gehabt hat. Oh, it says in English. Pastor. You who did not travail. Okay. You know what? When Jesus came, als Jesus kam, he found it a word with all kind of people. Als Jesus in die Welt kam, da fand er eine Welt vor mit allerlei Arten von Leuten, trying to produce by themselves, die versucht haben, things. Irgendetwas aus sich selbst hervorzubringen. But when we try to produce something by ourselves, aber wenn wir versuchen, etwas aus uns selbst zu produzieren, we always experience pain. Dann always. Erfahren wir immer nur Schmerz. Always. Immer. But instead of experiencing pain, aber statt dass wir das Schmerz erleben müssen, God said, rejoice. Sagt Gott, freu dich. There is a reason for us to rejoice. Da gibt es einen Grund, warum wir uns freuen können. But life, Christian life is not just joy. Aber das christliche Leben ist nicht nur Freude. Because no pain doesn't mean no suffering. Kein Schmerz bedeutet nicht, dass da nicht auch Leid wäre. There is a difference between pain and suffering. Da ist ein Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Pain comes from our attempt to do something by ourselves. Schmerz kommt aus dem Versuch heraus, etwas selber zu tun. But if we accept, wenn wir aber annehmen, if we agree, wenn wir zustimmen und akzeptieren, to suffer, dass wir da leiden müssen, for God, für Gott, for the church, für die Gemeinde, for the lost people, für die Verlorenen, we will find a great joy. Dann finden wir darin große Freude. And we will be able to produce, not to produce, to bear fruit. Und wir werden in der Lage sein, auch Frucht hervorzubringen. Not by ourselves, nicht durch uns selbst, but by what God is doing in us. Sondern vielmehr durch das, was Gott in uns wirkt. It's why the Apostle Paul said in Colossians 1:24. Deshalb sagt der Apostel Paulus in Kolosser 1, 24. It's a joy for me. Er sagt, es ist eine Freude für mich. To suffer for the church. Für die Gemeinde zu leiden. It's not a pain. Es ist kein Schmerz. It's a joy. Es ist eine Freude. To suffer for the church. Für die Gemeinde zu leiden. And even Jesus in Hebrews 12 verse 1. Selbst Jesus im Hebräer 12. He said, looking at the joy before him. Er sagt, schauend auf die Freude, die vor ihm gesetzt war, he agreed to suffer the cross. Stimmte er zu, das Kreuz zu erleiden. So instead of trying to produce ourselves something, anstatt dass wir versuchen, jetzt etwas selbst für uns zu produzieren, aus uns heraus, and to go through a lot of pains, und dann sehr große Schmerzen zu erleiden dabei, allow God to bring you, to bring us in the right suffering. Erlaube es Gott, dass er dich in die richtige Form des Leidens and bringt. Through those sufferings, und durch diese Form der Leiden, we will experience what no one can experience. Darin werden wir das erleben, was niemand anders erleben kann. Such a joy, so eine Freude, a joy, eine Freude, something amazing, etwas absolut Erstaunliches. You know that. Ihr wisst das bereits. When I'm willing to give my life. Wenn ich bereit bin, for someone. Leben hinzugeben für jemanden. Can be my wife. Es kann meine can Frau be my sein. Children. Oder meine Kinder. It can be my friends, my brothers. Freunde sein. Es können Geschwister sein. It can be the lost people outside. Es können die Verlorenen sein draußen. If I'm willing to give my life. Wenn ich bereit bin, mein Leben zu geben. And to welcome suffering. Und auch dieses Leid willkommen zu heißen. I will be able to experience an amazing joy. Dann werde ich in der Lage sein, ganz erstaunliche Freude zu erleben. I will be able to rejoice. Ich werde in der Lage sein, mich wirklich zu freuen. In the midst of suffering. Inmitten des Leides. Why? Warum? It's a mystery. Es ist ein Geheimnis. This is a part of the Calvary finished work of Jesus Christ. Es ist ein Teil von dem vollbrachten Werk Jesu Christi auf Golgotha. Your pastor Prokop said so well. Dein Pastor oder euer Pastor, der Pastor Prokop, hat das so wunderbar ausgedrückt. When you feel unable to bear any fruit. Wenn wir uns unfähig fühlen, auch nur irgendwelche Frucht hervorzubringen, großartig. Now is the time for God to work through us. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass Gott durch uns wirken kann. Now is the time to rejoice. Nun ist die Zeit, uns zu erfreuen. Not to be sad, nicht darin traurig zu sein, sondern uns zu freuen. But again, aber wiederum, to be joyful, fröhlich zu sein, doesn't mean, bedeutet nicht, no suffering, dass er kein Leid wäre. It's a mystery. Es ist ein Geheimnis. How can suffering can go with joy? Wie kann der Leid und Freude zusammen sein zugleich? I don't know. Ich weiß es nicht. But I know it's true. Aber ich weiß, dass es wahr ist. I know it's true. Ich weiß, dass es wahr ist. So, God bless you. Gott segne euch. And thank you for your life. Danke für euer Leben. His family comes from the mafia. Seine Familie kommt aus der Mafia. And a little story that happened in New York, I'll just say real quick. Da gibt's eine Geschichte, die passiert in New York. Pastor Moses in New York, he was asked to this restaurant let him use the parking lot to have like a market. Da gab es ein Restaurant, die ließen es zu, dass die Gemeinde dort auf dem Parkplatz irgendwie so einen Markt, also einen Flohmarkt machen würden. And he says, und der Pastor Schibelli, er besucht sie. This restaurant is so kind. They let us use all these things. Also sie sagen zum Pastor Schibelli, wow, das ist so wunderbar, schau mal, wir dürfen alles hier benutzen. He shows up down in New York City. Und er kommt dorthin, dort in New York City. And he's just standing there, right? Und da steht er nur. Then he's called over by these Italians. Da kommt der Italiener, die fragen, wo er ist. Hey, you're Schibelli. Du bist doch ein Schibelli, oder they nicht? Were the Colombo family. Die war die Colombo-Familie. Right? And they were using the church to cover up their what they were doing behind the scenes. Sie haben da die Gemeinde verwendet, um da irgendeinen Deckmantel zu haben für das, was im Hintergrund stattfand. Just knowing his family, they invited him right in. Da sie seine Familie kannten, haben sie ihn gleich eingeladen. Now he has God has used him. They have 139 churches in Africa. Gott hat ihn sehr verwendet. Es gibt 139 Gemeinden in Afrika. He's been a great friend. Er ist ein großartiger Freund. I've known him for 24 years now. Ich kenne ihn jetzt seit 24 Jahren. He was here in Austria. Und er war auch hier in Österreich. In 1984. And we both got arrested. Und wir sind beide da gefangen genommen worden. You want to be careful wherever you go with him. Also egal, wo du hingehst mit ihm, sei da ganz vorsichtig. We got arrested for preaching in Treiskirchen on the street. Wir sind da festgenommen worden für die Predigt in Treiskirchen. Yeah, it was my fault. Es war Pastor Rob's Schuld. I don't. Oh, you have a camera. I was going to say if you could dim my left eye is gone. Mein linkes Auge funktioniert nicht mehr so gut. Kann man das Licht wegmachen, links? I had a stroke and my left eye doesn't work. Ich hatte einen Schlaganfall. Jetzt funktioniert mein linkes Auge nicht so gut. And it's crazy, actually. Links, oder? It's better. Is it okay for you? It's better. Good for mich, ja. It's great to have you. Thank you. Okay. Schön, mich zu haben. I have this Sicilian Bible. Ich habe eine sizilische Bibel, sizilianische. No, I have actually a real Bible. Nein, ich habe eine wirkliche Bibel. And I want us to look at Hebrews chapter 12. Ich möchte, dass wir zu Hebräer 12 schauen. I really thank God for Pastor Rob. Und ich danke Gott wirklich für Pastor Rob. We have known each other for a long time. 24 years is a long time, you know. Wir kennen einander seit 25 Jahren. Das ist wirklich schon eine lange Zeit. You have friendships in the world, they last about 2 years and people are gone, you know. Freundschaften in der Welt sind 2 Jahre lang oder 6 Monate lang. You know, it's a friendship that's also been tested and tried, and that's good. Und dies ist auch eine Freundschaft, die getestet und geprüft wurde, und das ist gut. And it's great because, like, when I got saved, like, I didn't have any more friends. Und das ist gut, weil als ich gerettet worden bin, hatte ich keine Freunde mehr. Then we had a little problem in the church in Massachusetts. Dann gab es ein kleines Problem in der Gemeinde in Massachusetts. My brother went one way and I went the other. Mein Bruder ging in die eine Richtung, ich in die andere. And it's great to have men who you can call friends who have been with you through all those things. They're really your brothers. Wenn du Männer hast, die deine Freunde sind, really die eigentlich deine Brüder sind und eigentlich Familie sind, weil sie mit dir durch Dinge gegangen sind. Like one of my longest and just a loyal man of God. Ich zähle ihn zum einen meiner besten, längsten Freunde und einfach ein treuer Mann Gottes. And it's just great to be here. Und es ist einfach schön, hier zu sein. I can only make one trip to Europe a year. Ich kann nur einmal im Jahr nach Europa. It's very difficult to travel. My wife said to me, es ist schwer zu reisen. Meine Frau sagte mir, did you ever realize that you're getting, like, you're moving towards 60? Bist du dir im Klaren, dass du auf die 60 zugehst? I said, not really, did you? Ich sagte nicht wirklich, du? Dir? She said, you just came home from a trip and you were in 8 cities in 13 days. Du kommst von einer Reise und du warst in 8 Tagen. She goes, you're getting worse. In 8 Städten, du wirst immer schlimmer. Je älter du wirst. I said, yeah. Ich sagte ja. I said, I'm not going out in a nursing home. Und ich will auch nicht sterben in einem Altenheim. I'm going out hard. Ich will auf harte Weise sterben. I don't, maybe you don't understand that. Vielleicht versteht ihr das nicht. Anyhow. Jedenfalls. It's really great because just to watch what God does over decades. Es ist schön zu sehen, was Gott über Jahrzehnte tut. And Pastor Luigi, I remember, I was with him in front of the Hotel California. Ich erinnere mich, mit Pastor Luigi war ich vor dem Hotel California. In Lomé, Togo. In Lomé, Togo. He said, "This is a nice place to visit, but I'm not going to live here." Er sagte, das ist gut. It's the poorest country in Africa. It really is. Das ist das ärmste Land in Afrika. Das How many ärmste. Years did you spend there? Wie viel warst du da? Wie viele Jahre? 12, huh? 12. 12 years. 12 Jahre. I'm not going to live here. Da will ich nicht leben. I said to myself, this is good. Dachte ich mir, das ist gut. There's nothing like a Sicilian. No. Es ist nichts Schöneres als Sizilien. And he moved there with his whole family. Ein sizilischer Franzose in Afrika. Children. Er ging dorthin mit seiner Familie mit 3 they Kindern. They have a great work in French West Africa. Und sie haben ein großartiges Werk im französischen Westafrika. What, maybe 11 churches in Togo. Sie haben vielleicht 11 Gemeinden in Togo. They have a church in Benin, Cotonou, the Gemeinde witchcraft Benin, capital Cotonou. Of the world. That's what it's known das as. Das ist die Hexen Hauptstadt der Welt. They have churches that they Zauberei. Oversee and minister to in the Ivory Coast. Und an der Elfenbeinküste haben sie eine Gemeinde, five churches wo sie in Burkina Menschen Faso. Dienen. 5 Bible schools Faso, all over the place. Bibelschulen auf der ganzen Welt. And überall dort. His family and the team that they had did a great work. Und seine Familie work. Und das Team hat ein großartiges Werk verbracht. You know what's awesome is being surrounded by people. Wisst ihr was Gutes, sich mit Menschen zu umgeben? Watch this now. Being surrounded by people who have confidence in Menschen God. Sich mit Menschen zu umgeben, die Vertrauen haben in Are you Gott, still running? Zuversicht. Are you still running? Bist du immer noch ein Renner? Just wanted to make sure. Wollte ich nur wissen. Just checking on you. Surrounded by people. Geh nur sicher. That, see, this is a twofold thing. Surrounded by people Menschen, that have confidence in God. Das ist zweifach, die Zuversicht in haben Hebrews in Gott. Chapter 12, verse 1. Hebräer Kapitel 12, Vers 1. It says, da steht, wherefore, and this is after this whole Hebrews 10:35 through the end of chapter 11, this whole section on heroes das ist nach dem ganzen Glaubensheldenabschnitt Hebräer 10 these are faith heroes. Bis 11, das sind Glaubenshelden. Das sehen wir aus and, der Schrift. I think these men and Pastor Thierry Labarre is here. Ich glaube, diese Männer und Pastor Thierry Labarre ist hier. And these men are faith heroes. Diese Männer sind Glaubenshelden. And as you are here in Vienna, und you are heroes of faith. Ihr seid Glaubenshelden. You know, the world has a lot of heroes. Wisst ihr, die Welt hat viele Helden. Some of them are being tried for molesting kids. Manche now werden angeklagt, Kinder geschändet zu haben. Das sind die Helden der Welt. Some of them are sports figures, but their life outside of sports is horrific. Aber ihr they're Leben heroes außerhalb des Sportes ist furchtbar. It's a very sad thing. Helden, und das I mean, ist if you traurig ever look at, I don't know about Europe, but I just like to know, and even in Africa and in America, sogar in Afrika und Amerika, the heroes ich weiß that nicht, wie people in Europa have ist, are, it makes Menschen me sometimes haben feel very ill. Das macht mich manchmal I get ganz very krank ill das macht mich ganz krank about those kind of things. Diese Dinge. And especially nowadays, the lifestyle that these heroes und besonders live heute, diesen Lebensstil, den diese Vorbilder führen. I like to have like heroes, like Pastor Luigi, Pastor Rob, ich möchte Pastor Vorbilder Hadley, haben, wie Pastor, Pastor Luigi, these Pastor are heroes. Hadley, Pastor amen? Rob. Das sind are you listening? Vorbilder. I don't know what's going on around this world, but ich these nicht, are the heroes. Ich weiß nicht, was in der Welt vor sich geht, aber das sind maybe meine it's Vorbilder. Maybe it's the precious woman who is ministering to children vielleicht in the daycare Frau, and working with those mit are den Kindern heroes arbeitet. They really in der Krippe are und das sind they wirklich really Vorbilder are und Helden. Real heroes. Wirkliche Helden. And so when we surround ourselves und wenn wir uns umgeben by people who have confidence in God, mit Menschen, die Zuversicht in we Gott haben, create, there's an atmosphere created, dann wird eine Atmosphäre geschaffen and we really begin to trust in God. Und wir beginnen wirklich Gott zu vertrauen. We had a church that really went through a lot in Massachusetts. In Massachusetts hatten wir eine Gemeinde, die sehr viel durchgemacht hat. But I was calculating one day. Aber ich habe eines Tages this little church, dass diese kleine Gemeinde, I remember going to the first service with 18 people. Ich erinnere mich, beim ersten Gottesdienst waren es 18. And then it grew to 700. Und dann wuchs es auf 700. Then it broke down to 11. Dann wieder auf 11 zusammengebrochen. And those who stayed with greater grace. Und die, die das waren die, die mit greater grace geblieben sind. Die anderen sind gegangen. But that church sent out 35 missionaries to 8 countries. Aber diese Gemeinde hat 35 Missionare in 8 Länder geschickt. 35 people. Könnt ihr euch das vorstellen? 35 Menschen gingen in 8 Länder. And that was incredible. Und das war unglaublich. And so who I'm around, also mit wem ich mich umgebe, is going to really have quite an effect on my life. Eine große Auswirkung auf mein Leben. When you're around the wrong people, wenn du dich mit falschen Menschen abgibst, they create the wrong results in your soul. Dann bewirken sie die falschen Resultate in deiner Seele. How it is so magnetic. Das ist erstaunlich, wie magnetisch das that wirkt. That you can just find yourself. Why am I doing? Why am I thinking? And why am I doing some of these things I'm doing? Und du merkst plötzlich, warum denke ich und tue because ich die I'm Dinge, around die ich people tue und denke? That think that way. Weil ich mich mit Menschen umgebe, die so denken. And it says here, wherefore seeing we are also compassed about. Und hier steht deshalb, da wir eine so große Wolke von Zeugen this, this word um uns means haben. We are surrounded. Das bedeutet, wir sind umgeben. Like all around us. Ganz um uns herum. We are compassed about like completely circled. Wir sind eingeschlossen, wie in einem Kreis eingekreist. We are compassed about with so great. Mit so großen. A cloud of witnesses. Mit einer so großen Wolke von Zeugen. Let us lay aside every weight, every weight. Darum lasst uns jede Bürde, and then jede it says, Bürde the ablegen. Sin, singular. Und die Sünde, singular, the sin that so easily clings to us. Die sich so leicht an uns heftet. You know, there's one sin that clings to me very easily. Es gibt eine Sünde, die sich sehr schnell an mich heftet. You know, like when you have to take the lint off your clothes. So wie wenn man die Fusseln wegnehmen muss von den Kleidern. It just clings. It's called unbelief. It's in the atmosphere. Das klebt an uns. Das ist Unglaube. It's der the ist sin in der Atmosphäre. Das ist die Sünde. It's the sin. Die Sünde. Which does so easily beset us, it just easily clings uns so leicht umstrickt. It's so easy to so not believe in God. Nicht in Gott, an Gott to zu not glauben. Believe in the situation. Nicht an die Situation zu as glauben. As Pastor Rob said in 1 Samuel 17 with David and Goliath. Wie Pastor Rob sagte in 1. Samuel 17 mit David und Goliath. Everybody is living with the lint of unbelief all over their clothes jeder and armor. Jeder hat Fusseln von Unglaube überall auf seinem Gewand. Abner could have killed Goliath. Abner hätte Goliath umbringen können. Saul was a head taller. He could have killed Saul Goliath. Saul war einen Kopf höher. Er hätte Goliath there umbringen were some können. Jonathan and some very einige strong Jonathans warriors und einige starke Krieger. And unbelief was in the valley of Elah. Und Unglaube war im Tal von Elah. Everywhere. Überall. Everywhere. Überall. And somebody. Und jemand. Realized. Hat erkannt. This great cloud of witnesses, and his name was David. Dass es da eine große Wolke an Zeugen gibt. Das war David. Just this little guy. Einfach dieser kleine Bub. But it's so easy. Aber es ist so leicht. To live in unbelief. In Unglaube zu leben. When I had after I had a stroke, and maybe I've said it before, but nachdem ich den Schlaganfall hatte, vielleicht habe ich es schon erzählt. You forgot what you said, so. Aber das ist auch eine Auswirkung vom Schlaganfall, dass man vergisst, was man gesagt hat. Tut mir leid. I'm only kidding. Ich mache nur no, Spaß. No, I had this like massive stroke in Ghana. Ich hatte einen großen Schlaganfall, also im Gehirn natürlich. Ich war in Mali und hatte vergessen, Wasser zu trinken. Ich war ausgetrocknet. Mein Blutdruck war über 200. And they took me to the I collapsed. Ich bin right down on my face. Umgefallen, direkt aufs awesome, Gesicht. I was slain in the spirit. It was das war awesome. Erstaunlich. Ich war im Geist erschlagen. Boom! Boom. They picked me up and they I didn't even ask any, I didn't say anything. They und just took me to the gesagt. Hospital. Sie haben mich einfach ins Spital gebracht. And there und dort something began to take place. Begann etwas zu passieren. And I was gone. Und ich war weg. I was like comatose and brain dead. Komatös und gehirntot. Ja, and komatös. No, I'm still not that way, Kathy. Also so schlimm bin ich nun doch nicht gewesen. Kathy. I came home. Ich kam nach Haus. They flew me home on a special plane. Man hat mich auf einem in einem besonderen Flugzeug nach Haus geflogen. No airline would take me because they said it was a risk. So es war zu riskant für andere Flugzeuge mich zu nehmen. I knew the second leading man in the country of Ghana. Ich kannte den zweiten leitenden Mann im Land Ghana. He told KLM and British Air and Swiss Air he was closing the airport if I didn't fly. Dass er den Flughafen schließen würde, wenn ich nicht fliegen dürfte. Also bin ich in der ersten Klasse geflogen. I was, you know, brain dead class, but it was first class. Ich war nicht ganz da im Gehirn in der Klasse, aber. So I got home. I spent a month in the house. Ich kam nach Haus, war einen Monat my zu Hause. My wife had to teach me. Meine Frau musste my mir wife really beibringen. My wife tricked me. Meine Frau hat mich reingelegt. She moved while I was gone. Sie hat alles umgestellt. Now when you have a stroke, also sie ist umgezogen, während ich weg war. You need familiar ground. Also wenn nach einem Schlaganfall brauchst du gewohnte Umgebung. Ich war in einem neuen Haus. Was hast du mir angetan, Linda? I didn't know where anything was. Ich wusste nicht, wo irgendwas war. She taught me how to tie a tie again. I'm still not so sie hat good. Mir beigebracht, wie man den Karate macht. Und ich musste alles wieder lernen von ihr, really wie man mit einer Gabel isst. Das war wirklich interessant. I went out to church when I said after him, I'm going to church. Ich ging zur Gemeinde nach einem Monat. Ich sagte, ich muss in die Gemeinde. You can't go to church. Sie sagte, kannst I'm du nicht. Going to church. Ich gehe. She said, you ought to put like sie you sagt, got your pajamas on. Also du hast ja noch deinen Schlafanzug an. She said, don't you think you ought to dress? Glaubst du nicht, dass du dich anziehen solltest? I looked at myself. Ich habe mich angeschaut. I said, I guess I'm not going. Ich sagte, naja, dann gehe ich eben nicht. But I went to the best doctor in. Ich ging zum besten they say Arzt. In the whole world, man sagt in der Dr. ganzen Robert Welt, Early, he was a neurologist. Dr. Robert Early, ein Neurologe, der Beste in Hopkins. He said to me, er sagte mir, your brain is gone. Dein on Gehirn kannst side. Du vergessen auf der I said, ganzen thank you. Linken Seite. Ich sagte danke. Then he pulled down the scan, dann nimmt er and he showed me all the dead spots. This whole side's dead. Was runter, also er zeigt mir ein Bild und er zeigt mir, das ist alles rechts, said, ist alles tot. Ich you sagte could, danke. But you could be dead also in the brain. Und ich sagte ihm, du könntest auch tot sein im Gehirn, weil du nicht mit Jesus Christus denkst. He said it's impossible er sagt, for es ist unmöglich, reconnections to take place. Dass it's too far. Die Verbindungen too much wieder distance in your mind. Es ist zu weit brain, weg voneinander, for reconnection to take place. Damit sich die Verbindungen wieder schließen. I said, I'm gonna connect with you. Ich sagte, ich werde eine Verbindung right mit dir schließen, und zwar jetzt. And slowly but surely, und langsam aber sicher, and this is what Dr. Stevens told me, und das hat mir Dr. Stevens gelehrt, you'll be healed this way. Du wirst so geheilt werden. You'll be under preaching and in preaching. Du wirst two things. Unter dem Wort he said, sein, be unter der under Predigt preaching und in der Predigt. And be in preaching. Sei unter der Predigt and und in der Predigt. But surely, things started to take place. Und langsam aber sicher he hat said, sich I would was never getan. Preach again, never er sagte, teach again, ich würde nie never wieder travel predigen, again. Nie wieder lehren, nie wieder you're reisen. Just gotta resign yourself to the du musst dich einfach damit abgeben, dass du was anderes machen musst. I said, you know what, if I ever resign ich sagte, myself wenn ich irgendwas to that fact, aufgebe, und mich dem dieser Tatsache unterstelle, like you. Dann würde ich so werden wie du. I mean the doctor. Ich meinte den Arzt. The doctor. Den Arzt. So because I was in the body, weil ich aber in the church, im Leib in der Gemeinde war and I had confidence in God, und Zuversicht hatte in Gott, he who has begun a good work in der, der you, ein gutes Werk in dir begonnen hat, until the day of this, wird of Jesus Christ, being confident of this one thing. That was my verse. That was my verse. Eine Sache. Das war mein Vers. That was my verse. Das war mein Vers. God, you began it. Gott, du hast es begonnen. And you're going to perform it until the day. Du wirst es vollenden bis zu dem Tag. Jesus Christ. Jesu Christi. So I want to be around. Also ich möchte da people sein, wo Leute like sind, your pastor, so wie dein Pastor, like Pastor Hadley, wie Pastor Hadley, obviously Pastor Stevens who trained us. Natürlich Pastor Stevens, I der want uns to be around people hat who have confidence in ich God. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die Zuversicht haben in Gott, people. Und mich mit denen umgeben. There are so many Christians today. Es gibt so viele Christen heute. That have too much confidence in the flesh. Die zu viel Zuversicht ins Fleisch haben. You know what Paul said? Wisst ihr, was Paulus sagte? He's in jail. Er ist im Gefängnis. Now, jail is, I worked 5 years in the jail and spent some years in a jail. Im Gefängnis habe ich 5 Jahre gearbeitet und war auch selbst im Gefängnis. And because of the grace of God, I've been in 7 different prisons. Und wegen der Gnade Gottes war ich in 7 verschiedenen Gemeinden wegen Gefängnissen. Qatar, wegen Morocco, Evangelium. Jordan, Yugoslavia, Bulgaria, Austria, America. Jugoslawien, Morocco, Österreich und so weiter, Bulgarien. But I think God trained me because I used to work in a prison. Aber ich glaube, I think Gott God hat mich vorbereitet darauf auf das Gefängnis, trained weil ich dort mal gearbeitet habe. Trained in prison. Er hat mich ausgebildet, yep, im Gefängnis zu herrschen. I knew the atmosphere. Ich kannte die Atmosphäre. Pastor said you should write a booklet on how to deal with. Pastor Stevens sagte, du solltest ein kleines Buch schreiben, wie man mit Autorität umgehen soll. But he's Paul's in jail. Paulus ist im Gefängnis. Epaphroditus, the pastor teacher of the church, is sick unto death. Epaphroditus, der Pastor der Gemeinde, ist todkrank. What a scene this is. Könnt ihr mir folgen? Was ist das für eine Szene? Huh? The Philippian church, die philippische Gemeinde, has a dying pastor hat in einen jail sterbenden apostle. Pastor und einen, right? Der im Gefängnis ist. There's contention in the church. Es gibt Streit in der Two Gemeinde. Women are fighting it out. Zwei Frauen kämpfen there es is, aus miteinander. There is division and pride. Es gibt Teilungen, there Spaltungen. Is false preaching and teaching from falsche wrong motives. Lehre und falsche falsches Lehren aus falschen Motiven. Es gibt Feinde there's des Kreuzes. Jewish legalism persecuting es gibt jüdische the church Gesetzlichkeit, in chapter 3. Die Gemeinde in Kapitel 3 verfolgt. What a mess, huh? Was für ein Durcheinander. What a mess. There's the task of bringing the gospel into all the da ist die Aufgabe, das Evangelium in die ganze says? Welt zu bringen. You know what Paul says? Wisst ihr, was Paulus sagt? Being confident. Seid zuversichtlich. Of this very thing. Von dieser einen Sache. Verse 14. Vers 14. Be confident. Seid zuversichtlich. Of the gospel being furthered. Dass das Evangelium gefördert wird. Be confident. Seid zuversichtlich. Philipper 1. Of the furtherance of the body. Dass der Leib fortschreitet. Chapter 2, verse 24. Kapitel 2, Vers 24. Be confident. Seid zuversichtlich. Chapter 3, verses 3 and 4. Kapitel 3, Vers 3 und 4. Be confident. Seid zuversichtlich. No confidence in the flesh. Keine Zuversicht ins Fleisch. But a confidence in God. Aber eine Zuversicht in Gott. How can he say that? Wie kann er das sagen? It's amazing. Das ist erstaunlich. He's having fellowship with God. Er hat Gemeinschaft mit Gott. And his whole life he had been surrounded by heroes of faith. In seinem ganzen Leben hat er sich mit Glaubenshelden umgeben. This confidence in God. Mit Menschen, die diese Zuversicht in Gott haben. I think it's such an important thing to surround ourselves. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns umgeben. With people that have confidence in God. Mit Menschen, die Zuversicht in Gott haben. So often you hear people's conversations. So oft hörst du Gespräche von it's Menschen. Almost like God has vacated the throne. Und das ist es klingt so, als wäre Gott, hätte Gott den Thron verlassen und wäre woanders. Wo bist du in dieser Situation? Was mache ich in dieser Situation? Zuversicht in Gott. Hier sind wir. And we're living in Jerusalem. Wir leben in Jerusalem. And now we are surrounded by 185,000 Assyrians. Und jetzt sind 158,000 Assyrer um uns herum. Every stinking village and city on the way in. Sie haben schon jedes blöde Dorf ausgerottet auf der ganzen, auf dem Weg. Surrounded. Haben sie uns umzingelt. King doesn't know what to do. Der König weiß nicht, was machen soll. The messenger from the king of Assyria says, "Whom are you trusting in?" Der Bote des Königs von Syrien sagt, wen vertraust du? Are you trusting in Egypt? Vertraust du auf den Pharao? Vertraust du auf Ägypten? Und wenn du sagst, dass du in Gott Vertrauen hast, es ist Gott, der mich schickt, um dich zu zerstören. Where's your confidence? Wo ist deine Zuversicht? What a scene that was. Was für eine Szene das war. And so Hezekiah brought it to Isaiah. So bringt das Hezekiah dem Jesaja vor. Let's spread it before the Lord. Lasst es uns vor dem Herrn ausbreiten. We can only look to God. Wir können nur zu Gott schauen. By the way, God killed 185,000 Syrians with one little angel. Übrigens hat Gott 158,000 Assyrer mit einem kleinen Engel getötet. That problem's over. Das Problem ist gelöst. That problem's over. Das ist gelöst. They were surrounded. Sie waren umzingelt. By the enemy. Vom Feind. And we live in an atmosphere in this world. Und wir leben in dieser Welt in einer Atmosphäre. Surrounded by unbelief. Durch Unglauben. Demons sind wir do not believe. Die the world does not believe. Even some Christians never believe. Sogar ein paar Christen the glauben flesh nicht. Does not believe. Das Fleisch glaubt we are nicht. Inside of an atmosphere wir befinden uns in einer Atmosphäre of unbelief. Des Unglaubens. I have people come to me and say, like, with these Bible schools in Africa, manche what are they going to do with their lives? Und sagen, was machen diese Bibelschulstudenten in Afrika mit ihrem Leben? Well, they're not going to become like you. Sie werden sicher nicht so werden wie du. What are you going to do with your life? Was wirst du mit deinem Leben tun? Will God take care of you when you're older? Wird Gott für dich sorgen, wenn du well, älter he's wirst? Done a pretty good job and I am. Also er hat bis jetzt recht gut das gemacht. Und ich bin schon alt. Unbelief. Unglaube. Versus the confidence. And my confidence gegenüber dem Zuversicht. Psalm 118, verses 9 and 10. My confidence is not in men. Psalm 118, 9 und 10. Meine Zuversicht ist nicht in Menschen und it nicht says, in Könige. Put your confidence in the Lord. Es steht, setze deine Amen. Zuversicht auf den Look, Herrn. Amen. When we're surrounded, where are we all looking? Wenn wir umzingelt sind, where are we all looking? Wo schauen wir hin? Looking unto Jesus. Lass right? uns aufschauen auf I'm Jesus. Looking to Jesus Christ. Ich schaue auf Jesus Christus. I don't know what can happen with ich weiß people. Nicht, was mit Menschen passieren kann. I don't trust myself. Ich vertraue mir selbst nicht. Are you with me? Folgt ihr mir? I don't trust myself. Ich vertraue mir nicht. Keine Ahnung, was ich morgen machen werde. You gotta trust me, no? Du musst mir vertrauen, nein. In Africa, I give them 40 things that they can watch for in my life. In Afrika gebe ich ihnen 40 Punkte, die sie, mit denen sie mein Leben abchecken können, ob ich in die falsche Richtung gehe. If you want them, I'll give them to you tomorrow. But wenn ihr sie wollt, gebe ich sie euch morgen, aber da werde ich nicht hier sein. I don't trust myself. Ich vertraue mir nicht selbst. Confidence in God. Zuversicht in Gott. In situations. In Situationen. Look to Jesus Christ. Schaut auf Jesus Christus. There will be people that even in Christianity in the church they might be insensitive to your situation. Es wird Menschen geben auch im Christentum, die deiner Situation gegenüber nicht einfühlsam sind. And they might not be aware and they might not even care sometimes. Und manchmal ist es ihnen noch ganz wurscht. Really, I'm telling you. Wirklich, ich sag's euch. And the reason is because God is trying to direct us to Him. Und der Grund ist, dass Gott uns auf ihn schauen lassen möchte. Sometimes when we put too much confidence in people, manchmal, and wenn wir we should zu sehr honor auf Menschen God, schauen, honor God's man. Und wir sollen Gott ehren und Gottes Mann ehren. Ich möchte nicht, dass ihr das falsch versteht. I felt in my own life personally, I had too much confidence in the pastor who was in Springfield, and God ripped it out. Aber ich habe gemerkt, dass ich zu viel Zuversicht hatte an dem Pastor in Springfield und Gott hat das rausgerissen. Folgt ihr mir? To draw people to a relationship to Him, um Menschen zu einer Beziehung mit sich zu ziehen, damit ich Zuversicht in ihn habe. Are you with me on this Sunday morning? Folgt ihr mir an diesem Sonntagmorgen? Are you with me? Seid ihr bei mir? So that I would grow in my assurance, damit ich in meiner Sicherheit wachse und darin, dass ich mich auf Gott verlasse. I like this. Das no alliance with the world. Keine Verbindung mit der Welt. No reliance on the flesh. Ich verlasse mich nicht auf no das Fleisch. No compliance to the devil. Und ich gebe dem Teufel nicht nach. Reliance, compliance. Confusing. Ja. Doesn't even translate good. I'm sorry. Übersetzt sich nicht so gut. But my confidence aber meine Zuversicht in Jesus Christ. In Jesus Christus. C.T. Stott, I have to give an African story. C.T. Stott, ich muss jetzt eine afrikanische Geschichte erzählen, muss ich. Some people say, all you talk about is jemand like sagt, immer sprichst God du in Africa. Über Gott und Afrika. Ja. Ja. Ja. Ja. He said Hudson Taylor, every time he met him, he talked about Jesus Christ. Man sagt über Hudson Taylor, jedes Mal, wenn man ihn getroffen Jesus Christ hat, and faithfulness of God, sprach er immer über Jesus Christus, die Treue Gottes. Disciples, Jünger. And missions in China. Und Missionen und China, das war's. It got boring after a while. Das wurde nach einer Weile langweilig und ich weiß das. Aber es ist mir egal. But that's just how it is. That's so what ist God es einfach. Called me to do. Dazu hat mich Gott C.T. berufen. Studd is 56 years old. C.T. Studd ist 56 Jahre alt. Diseases. Er stirbt an zwei Krankheiten. He's back in England after two missionary stints. One in China, one in India, 10 years apiece. Er ist wieder in England zurück nach zwei verschiedenen Missionarsreisen. He doesn't know what to do with his life. Und er weiß nicht, was er mit seinem Leben tun soll. They say you cannot go back, the mission board said. Man sagt, du kannst nicht zurück. Every church refused to support him. Jede Gemeinde hat es abgelehnt, ihn zu unterstützen. Theater one day, er ging eines Tages an einem Theater vorbei und er sah ein Schild. Cannibals need Christ. Da stand, Kannibalen brauchen Christus. He said, "What the heck is that?" Er sagte, was soll das? Kannibalen brauchen Christus? He felt himself. Er hat sich abgetastet. By the way, you have to keep yourself thin in cannibal areas. Übrigens musst du sehr dünn bleiben, schlank bleiben in da, wo es Kannibalen gibt. And I've talked to people that eat people. Und ich habe zu Menschen gesprochen, die Menschen essen. Sie sagten, dieser Teil ist das Beste. That's why you bit me there today. Darum hast du mich heute gebissen. I got the marks to prove it. He bit me this morning. Ich habe noch den Abdruck. No, it was okay. Er hat mich heute gebissen. We have this affection for each other, so we bite each other. Wir mögen einander so sehr, dass wir einander beißen. But we don't devour each other. Aber wir zerreißen einander nicht. So C.T. Studd says. C.T. Studd sagt. He went away disgusted. Er ging verabscheuend zurück. He heard Carl Kuhn preaching about reaching cannibals. Er hörte jemanden predigen über Kannibalen. He said, I did 20 years on the field, I can't go. Er sagte, ich war schon 20 Jahre im Feld und ich kann nicht gehen. Warum gehen die Christen nicht? Er schreit zu Gott. Ich mache das manchmal. Was machst du? Weißt du überhaupt, was du machst? Das ist doch lächerlich. Weißt du es nicht besser? Also ich rede einfach so mit Gott. Und dann kriege ich liebevolle Disziplin. Du weißt ja gar nicht, was du tust. Ich bin einfach ehrlich. Man muss ja ehrlich sein mit Gott. Ich mag das nicht. Dieser Platz ist bescheuert. Jeder glaubt, ich mag Afrika. Ich hasse das. You like malaria? Magst du Malaria? Typhoid fever, Typhus? Bilharzia disease, andere Krankheiten, Revolutionen, poverty, Armut, sewers. Oh yeah, I love it. Offene Kanäle. Oh ja, ich liebe das. No, I'm not like that. Hello? Also so bin ich dann auch wieder nicht. Hate it. Ich hasse das. It's the call. Es ist die Berufung. Like. Es hat doch nichts damit zu tun, was du magst. Ich freue mich schon, mich kreuzigen zu lassen. Can this cup pass me by? Kann dieser Kelch an mir vorübergehen? So C.T. Studd is not happy. Also C.T. Studd ist nicht fröhlich. He's walking away from this place and he's angry with God. Er geht weg von diesem Ort und ist ärgerlich auf Gott. Wisst ihr, was der Heilige Geist ihm sagte? Why don't you go? Warum gehst du nicht? He said the mission board said no. Er sagte, dass the church said no. Die Vertreter sagten nein. Said no. Die Gemeinde sagten and nein. Der Arzt sagt nein. I will not be your und seine wife Frau if you sagt, go. Ich werde nicht mehr deine Frau sein, wenn du gehst. I'm not going. Ich gehe nicht. So he was on the platform of a church. Dann war er auf der Bühne bei einer Gemeinde. Two nights later, and God said, an zwei Abenden später. You don't trust me. Gott sagt, du vertraust mir nicht. I want you to get up and speak about you're going within a week. Ich möchte, dass du aufstehst und sagst, dass du in einer Woche gehst. He did. Hat er gemacht. The money came. Das Geld kam. He went. Er ging. He was there 31 years. Er war dort 31 Jahre. He was 86. Er war 86. And he was still on a bicycle going und immer noch from auf einem cannibal Fahrrad tribe to cannibal tribe. Fuhr er von Kannibalen zu Kannibalenfamilie auf dem Fahrrad. 31 Jahre später. Imagine that. Könnt ihr euch das vorstellen? Nobody. He was surrounded by all kinds of unbelief, even in the church. Er war umgeben von Unglaube, sogar in der Gemeinde. But he looked to Jesus. Aber er schaute auf Jesus. Placing our confidence in unsere Zuversicht auf Gott setzen. And being surrounded und uns umgeben by people who look to Christ. Von Menschen, die auf Jesus schauen. Stephen said this. Stephanus sagte, when he's being stoned, wo er gesteinigt wurde, they are gnashing on him with their teeth. Sie nagen auf ihm mit ihren Zähnen, knirschen. Könnt ihr euch das vorstellen? That? I said this in Budapest. He was abandoned by the church. Ich sagte in Budapest, er war verlassen von der Gemeinde. And surrounded by the enemy. Und umgeben vom Feind. What did he do? Was hat er gemacht? I see heaven open. Ich sehe den Himmel geöffnet. And Jesus standing at the right hand. Und Jesus, wie er an der rechten Handseite des Vaters steht. He had confidence. Er hatte Zuversicht. We have trials. Wir haben Versuche. Wir haben tests. Prüfungen und Tests. We have warfare. Wir haben we Krieg. Have Schlachten we und have Probleme. Difficulties. Wir haben Schwierigkeiten. We have weaknesses. Wir haben we have sins. Wir haben Sünden. We have areas of our life. Wir haben Bereiche in unserem Leben. I am not going to let that surround me. Aber das lasse ich it's nicht zu, dass das mich umgibt. I have confidence in. Das wird nicht die Dinge sein, in die ich Zuversicht habe. Confidence in God. Zuversicht in Gott. And then at times, if I lose a little confidence in God, I get near people who have confidence in God. Und zu anderen Zeiten, wenn ich meine Zuversicht in Gott verliere, gehe ich nahe zu Leuten, die Zuversicht in Gott haben. When she was in Baltimore, she wie sie in Baltimore war, hat sie mich immer aufgebaut, ständig. Maybe I was in my mind thinking like, I think vielleicht this could be my last day. Vielleicht könnte das mein letzter Tag sein. She'd come up. Und sie ist gekommen. She'd say something. Somebody would come gesagt. Up and say something. Irgendjemand ist there gekommen are times und hat was when gesagt. We are literally there's things that are happening. Es gibt Zeiten, that's wo why uns we Dinge must passieren. Listen to the Holy Spirit when he says initiate to this person. Darum müssen wir dem Heiligen Geist zuhören, wenn er sagt, geh zu dieser Person. Because they need somebody. Weil sie jemanden brauchen. To minister to them. Der ihnen dient. And to minister with a faith obedience to them. Und ihnen mit Glaubensgehorsam dient. And this is so important. Und das ist so wichtig. I'm surrounded by dass ich von wem ich mich umgebe, von wem ich mich umgebe. Wenn ich mich mit irgendjemandem abgebe und denke, ah, das ist doch unmöglich, das geht nicht, ich kann nicht Goliath umbringen, das wird nie funktionieren. There's 276 people on this boat. We haven't seen the sun or the stars for about 30-40 days. There's no food left. We're gonna die. Wir sind auf diesem Boot, haben kein Essen, sind schon tagelang hier. Wir werden sterben. Hört ihr zu? I was upside down in the plane going over. Ich war einmal umgekehrt upside, the plane went upside down. In einem Flugzeug, das über einem like See fuhr. Seven passenger plane, I'm upside down. Also ich bin auf dem Kopf. I'm like, what's happening here? Ich sage, was passiert hier? We hit an electrical storm. Wir sind in einen Sturm gekommen. The floor is up there. Der Boden ist doch jetzt oben. Also bin ich auf dem Kopf. I said, this doesn't make any sense. Ich sagte, das macht doch keinen Sinn. I was sweating. Ich habe geschwitzt. Bye, Lynn. Papa, Linda. I'm coming home, Jesus. Ich komme nach Hause, Jesus. He passed through the storm. Wir sind durch den Sturm durch. I said to the pilot. Ich sagte dem Piloten. He was British. Er war britisch. Where is she? Wo ist sie? I'm sorry. Tut mir leid. 1776 and 1812. I said, what are you doing? Ich sagte, was tust du? You don't fly into an electrical storm. Du fliegst doch nicht in einen Sturm. You go hinein. Around it. Du gehst drumherum. He says to me, you're a pastor, aren't you? Er sagte, du bist ein Pastor, I said, oder? Yeah. Ich sagte, ja. He said, where's your faith? Wo ist dein Glaube? Sagte. Wo ist dein Glaube? Now, please don't take this wrong. Also, ich möchte nicht, dass ihr das falsch versteht. I grabbed him very hard by the head. Ich habe ihn sehr like stark this. Am Kopf angegriffen. I said, I have faith in God, not you. Ich sagte, ich vertraue Gott, aber dir nicht. But you know what? Aber wisst ihr was? Surrounded. Umgeben. By people who have confidence in God. Von Menschen, die Zuversicht auf Gott haben. Because there's going to be people who will lose confidence. And that doesn't mean weil that we, Menschen, die we have we critically analyze or we condemn das or nicht, people that don't. Kritisch but analysieren, I draw near. Die das nicht tun. I draw near in Hebrews 10, aber 35 and 36. I don't cast away my confidence. Und ich schmeiße meine Zuversicht but after having nicht done weg, the will of God, I have patience. Um den Willen Gottes zu tun, habe ich Geduld. I have confidence in God. Ich habe Zuversicht auf Gott. We believe this Bible. Wir glauben diese Bibel. We have confidence in God, right? Wir haben Zuversicht in Gott, we're oder? In church, wir sind in der Gemeinde. We have confidence in God. Weil wir Zuversicht auf Gott and God haben. Just says this. Und Gott sagt, it's let me surround you with people. Lass mich dich mit Menschen umgeben. Allow yourself to be surrounded with people. Lass es zu, dass du mit Menschen umgeben bist. Who look to me. Von Menschen, die zu mir schauen, me. Die auf mich and schauen. Then my direction will be set. Und dann wird meine Richtung die richtige sein. And I will see God do some amazing things in me, und ich werde around sehen, me and through me. Dass Gott in mir, um mich herum und durch mich no erstaunliche what the situation Dinge tun wird, looks like, egal wie die Situation ausschaut. Don't interpret God through the situation. Versuch nicht Gott auszulegen durch die Situation. Gott zu interpretieren. Im Abschluss. We have a lot of Sudanese refugees who are graduating from Bible school. Wir haben viele sudanesische Flüchtlinge, die von der Bibelschule abschließen. And it's amazing. Und das ist erstaunlich. Because they have nothing. Weil sie nichts haben. I've been in the Sudan, ich war im Sudan, da gibt's nichts. You can't even find a can in a store. Du there's not even like a can in a store. Eine Dose im Geschäft finden. But be around these Sudanese refugees. Aber wenn du mit denen zusammen bist, who are being trained in the word. Sudanesische Flüchtlinge, die and im Wort trainiert sind, scares me ausgebildet. Und ihre sometimes. Zuversicht macht mir manchmal Angst. We have one man, he's going to Khartoum to plant a church. Wir haben einen Mann, der nach Khartoum geht, um eine Gemeinde zu bauen. Khartoum. Last thing I remember about Khartoum das letzte, is a movie was ich über where Chinese Gordon got a spear right through his heart. Ein Film, wo Chinese Gordon ein Speer durch sein Herz bekam, in Khartoum. He goes, tell Pastor Stevens, er sagte, I'm going sag Pastor to Stevens, ich gehe nach Khartoum Grace Ministry. Mit einer Greater Grace Gemeinde. I said, is that malaria? Ich sagte, hast du Malaria? I'm checking him. Ich schaue, wie es ihm geht. I said, are you crazy? Bist du verrückt? He says, no, I'm just listening to your preaching. Nein, ich höre mir nur an, was du so predigst. Khartoum. I like yeah, you're around those. Look at these people. Ich mag das, wenn man mit solchen zusammen ist. Schaut euch diese Menschen an. Diese Studenten, die in Afrika sind. Ariel, where are you now? In Ariel, Kazakhstan. Wo bist du jetzt? Kasachstan. James is in Ghana. I remember Ghana. That place. Jared is where? Jared ist wo? Kazakhstan. Who else is somebody? Anybody wer else? Wer noch ist irgendwo? Where? Wo? Frankreich. Think about that. Mensch, stell dir das vor. So in Maryland Bible College. In Maryland Bible College. What do we want to do? Was wollen wir tun? Put your confidence in God. Dass du deine Zuversicht auf Gott setzt. Be around people. Umgib dich mit Menschen. Who are people who have faith in God. Die Menschen sind die Glaube an Father, Gott we haben. Thank you this morning. Vater, wir danken dir heute Morgen. That we look to you. Dass wir auf dich schauen. Oh, there's fears and doubts. Es gibt Furcht und Zweifel. There's anxiety and human reason. Es gibt Ängstlichkeit und menschliches But our confidence Ausdenken. Is in you. Aber unsere Zuversicht ist in dir. We thank you so much. Wir danken dir so sehr. That our assurance. Dass unsere Sicherheit. Our trust. Unser Vertrauen. Is not in ourselves. Nicht in uns liegt. But in God who has raised us from the dead. Sondern in Gott, der uns von den Toten hat auferstehen and lassen. Even the trials we have. Und auch die Schwierigkeiten, die wir haben. Problems and tests we have. Die Prüfungen und Schwierigkeiten, die wir haben. Often they are to draw us. Die sollen uns manchmal so, our confidence will be in Jesus. So hinziehen, dass unsere Zuversicht in Jesus alone. Ist, in Christus He's allein. The solid rock on er which we stand. Ist der stabile All Felsen, auf dem wir stehen. Sinking, aller andere Boden vergeht und sinkt. Help us, God, hilf uns, Gott, to have a confident mind, dass wir einen zuversichtlichen Verstand haben, a security in our hearts, eine Sicherheit in unseren Herzen. A permanence in our decisions. Eine Dauerhaftigkeit in unseren Entscheidungen. To trust in God. Gott zu vertrauen. With all of our hearts. Von ganzem Herzen. And lean not to our own understanding. Und uns nicht auf unseren eigenen in Verstand all of our verlassen. Ways acknowledge him. Auf all unseren Wegen and he ihn shall anerkennen. Direct our paths. Damit er unseren Weg Thank zeigt. You, Jesus. Danke, Jesus. We had confidence in you for salvation. Uns führt. Wir haben Zuversicht, dass du uns errettest. Will you not freely give us all things? Wirst du nicht uns freizügig alles geben? This morning with our eyes closed and our heads bowed. Heute Morgen lasst uns die Augen schließen und die Köpfe senken. You are here today. Wenn du hier bist heute Abend. And we heute just Morgen. Pray. Und wir beten. Jesus Christ. Jesus Christus. Loves you. Liebt sie. I have an assurance in God's love. Ich habe eine Sicherheit, dass Gott mich liebt. His love is unconditional. Seine Liebe ist bedingungslos. It is unlimited. Sie ist grenzenlos. It is unending. Unendlich. And God's love is towards you and me. Gottes Liebe gilt Ihnen und mir. You came here this morning. Sie kamen hierher heute Morgen. God loves you. Gott liebt Sie. You can have confidence in that love. In diese Liebe können Sie Zuversicht haben. So what does it mean to have a relationship with God? Was bedeutet das, eine Gemeinschaft, eine Beziehung mit Gott zu haben? Is to receive Him. ihn anzunehmen. You're not receiving me. Und das you're not receiving a church. Nicht mich annehmen, nicht die Gemeinde annehmen. Jesus Christ. Sondern sie empfangen Jesus You're placing Christus. Your confidence in him. Und setzen ihr Vertrauen and auf what ihn. He has done at the cross. Auf das, was er am Kreuz getan hat. When you receive him, wenn sie ihn annehmen, he forgives your sins. Vergibt er ihre Sünde. Mercy, Gnade, Barmherzigkeit. As we heard the song. Wie wir in dem Lied gehört Mercy. Haben. Barmherzigkeit. Forgiveness. Vergebung. And he places you und er stellt sie in himself, in sich selbst, in the kingdom of God, in dem Königreich Gottes and brings you one day to heaven. Bringt sie eines Tages with in den eyes Himmel closed and our heads bowed. Mit allen Augen geschlossen und den Köpfen geneigt. Jesus, save me. Beten sie einfach, forgive Jesus, me. Rette mich, vergib mir. I believe ich glaube in you today. An dich heute. That's your prayer. Wenn das Ihr Gebet ist, just lift your hand up. Dann heben Sie die Hand. Say yes to God. Sagen Sie Ja zu Gott. Jesus, Jesus I believe ich glaube and I receive. Und ich empfange. Just put your hand up. Heben Sie Ihre Hand. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Even if you didn't put your hand up, Sie können it's Ihre just Hand saying aufheben. Yes to God. Einfach zu Gott yes Ja to sagen. God. Ja zu Gott. Thank you. Danke. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute. That we can have confidence in the Father, dass wir zuversichtlich sein können, who made the plan. Mit dem Vater, der den Plan confidence gemacht hat, in the Son, Zuversicht im who Sohn, executed the plan der den Plan ausgeführt hat und den Zweck, confidence in the Holy Spirit, Zuversicht in den Heiligen who Geist, empowers us. Der uns ermächtigt. We are so grateful today. Wir sind so dankbar heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.